Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1Live 4 mit mir, Klaus 4. Ich wünsche euch natürlich zunächst hier frohe Ostern und hoffe, dass der Strauß, den ich hier geflochten habe, über die kommenden 3 Stunden halbwegs stimmig ist. Es sind ein paar persönliche Favoriten der aktuellen Wochen und Monate, darunter aber auch neues Zeug, unter anderem Musik aus dem Album Das Bierbeben heute, Tiger, eine neue 12er von Code 9. Beginnen möchte ich mit der amerikanischen Band Arboretum. Nights were spent waiting for days. Back in the brown times, and there in the rising midwinter sun was Abraham's ram caught in the thicket. And what appeared was tall in turbulence on the water. When she was near, there could be no home apart from this. But now it's out in an ocean dark and vast, two fishes tied at Alpha are bound, waving a pole and waking the dead. The goatherder turned the shining star. And so turned she, and there awoke a staring eye, but not a mouth. I'd become as passerby. Rise and sing.

1 Live 4. Man trifft ja im Leben doch so eine ganze Reihe von Leuten, verschiedene Charaktere. Ich habe zum Beispiel, ohne jetzt hier Namen nennen zu wollen oder zu müssen, eine Reihe von Leuten getroffen, die so im persönlichen Umgang strahlende Gestalten waren, voller Selbstbewusstsein, wunderschöne Menschen, Künstler nicht selten. Aber kaum, dass sie auf die Bühne gingen, sahen sie aus wie ein erbärmlicher Schluck Wasser. Das ist wirklich häufig passiert. Auf der anderen Seite Leute, die dann sehr schüchtern sind, sehr zurückhaltend, unsicher. Wie zum Beispiel Bill Callahan, den ich da eben gespielt habe. Wenn die auf die Bühne gehen oder wenn sie eine Platte machen, ist jeder Ton eine klare, konsequent getroffene Entscheidung. Und dieses neue Album von Bill Callahan, I Wish We Were an Eagle, das in wenigen Tagen erscheint, hat es mir angetan. Insbesondere der Opener Jim Kane, den ich da eben gespielt habe, in dem Bill Callahan mit lakonischer, sehr fester Stimme durch den Track führt. Er, der in der Vergangenheit, der sich sehr viel Mühe gibt, der in der Vergangenheit bei einer Platte, wie ich mich zum Beispiel entsinne, Stunden, möglicherweise sogar tagelang auf Bretter gesprungen ist und das Geräusch aufgenommen hat in der Hoffnung, und die trug ihn am Ende nicht. Er würde einen mächtigen Schlagzeugsound erreichen, wie anno dazumal der gute Bonham, der Schlagzeuger von Led Zeppelin. Also auch was Sounds betrifft, ist Bill Callahan sehr konsequent und sehr, sehr hartnäckig. I Wish We Were an Eagle. Davor habe ich Aberratum zum wiederholten Mal gespielt und die gerade verklungene Platte, das ist auch so, sind so Sachen, die man gerne an Ostern spielt, stammt von einer Band namens Bowduff Songs, deren Album How Shadows Change the Balance. Ist das so? Können Schatten die Balance ändern? Also wenn man so in der Sonne über eine Straße geht und fixiert sich ganz auf seinen Schatten, kann es sein, dass man beim Gehen möglicherweise aus der Balance, aus der Fassung gerät? Ich weiß es nicht, würde es aber mal gerne probieren. Dieses Album fliegt schon seit Monaten bei mir rum. Ich wollte es immer mal spielen, es kam nie dazu. Und ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe mich bis heute erst zum vierten Song vorgekämpft. Das ist so der Luxus, den ich mir gelegentlich leiste, dass ich Lieder, die ich wirklich über die Maßen mag, immer wieder höre, so geloopt und denke, wenn du das Album jetzt in voller Länge hörst, wirst du am Ende womöglich enttäuscht sein. Aber bei Bowduff Songs, die dieses besagte Album How Shadows Change the Balance auf dem wirklich vorzüglichen amerikanischen Label Cranky veröffentlicht haben, ist das bis zum vierten Song nicht der Fall. Lieder, die so ein bisschen ins Folkartige drängen, die oft am seidenen Faden hängen, wunderschön zelebriert werden, wie das hier gerade der Fall war. Ich würde den Kanadier Hayden Dessa, kurz Hayden genannt, gerne mitnehmen und komme dann zu einem neuen Song der New Yorker Avantgarde-Band, kann man vielleicht sagen Grizzly Bear, der einmal mehr zeigt, wie sehr auch mit neuen musikalischen Vorzeichen am Ende Resultate erzielt werden können, die durchaus so etwas haben wie traditionelle Soul- oder auch Blues-Komponenten. Hayden und dann Grizzly Bear. Oh, take it easy. It's what we need to do right now. Cool and breezy, not the words I'd use for how I see us around this uptight town. The electronics swing us down. In a wheel of a bike in some field. Oh, we are riding along through the streets before dawn with no sun. 1 Live 4. Der gerade gehörte Titel von Grizzly Bear wird auf dem Ende Mai erscheinenden Album Wecker Times zu hören sein, existiert aber bereits jetzt als sogenannte freie MP3, also frei downloadbar. Wie genau oder wo genau man den Track aufreißen kann, habe ich jetzt nicht checken können, denn die Plattenfirma hat mir freundlicherweise das Ding als CD zur Verfügung gestellt. Aber wie gesagt, ich sag's dazu, free MP3, Cheerleader von Grizzly Bear. The Black Ghost, Full Moon, hier im Hintergrund, im Remix von Apple Blim und Kommunasmuk. Thank you. 1 Live 4. Ich habe eben The Black Ghosts gespielt und deren Track Full Moon. Es passiert immer wieder gerade in den letzten Jahren, dass mir Remixer eines entsprechenden Songs viel eher zufallen als das Original. Früher ist das natürlich umgekehrt gewesen. Da gab es erst das Original. Wochen, Monate später kamen dann ganz zaghaft die ersten Remixer. Insofern kann ich über das Original von The Black Ghosts nicht viel sagen. Es scheint mir so etwas wie ein neuromantischer Elektropop-Song zu sein. Ich habe mal kurz reingehört in das Video des Duos, das aus England kommt und mit diesem Track in England recht großen Erfolg hat. Full Moon, remixed eben von Appleblim und Komo Nasmuk. Appleblim in bisher für mich ungehörter, klarer Four-to-the-Floor-Methodik. Ein Labelkollege von Appleblim, der wie Komo Nasmuk normalerweise im erweiterten Dubstep-Lager operiert, nämlich Shackleton, wird in kurzer Zeit seine Visitenkarte hier im Sektor abgeben. Ich möchte das bei dieser Gelegenheit einfach mal einflechten. Der große Shackleton vom Skull Disco Label gastiert am 24. April, das ist am kommenden Freitag in einer Woche, im Düsseldorfer Club Salon des Amateurs, unterstützt von dem lokalen Matadoren Orson. Shackleton und Orson, 24. April, Salon des Amateurs in Düsseldorf. Hier im Hintergrund, das ist Swayzek. Das Duo aus England ist hergegangen und hat ein 10 Jahre altes Album neu gemastert und editiert. Sollte man so etwas tun? Die Frage ist durchaus berechtigt, aber hier unterdrückt das Resultat bzw. die Qualität des Resultats aus meiner Sicht eigentlich jede weitere Diskussion. Das sind großartige Tracks, die damals oft im Original über 30 Minuten dauerten. Es gab also extrem viel Material, das Swayzek jetzt im Nachhinein bearbeiten konnten. Wie gesagt, neu editiert, neu gemastert, das ganze Snowboarding in Argentina, jetzt unter technisch verbesserten Bedingungen. Aus diesem Album, das jetzt erscheint, wieder erscheint Swayzek mit Speedboat. 1 Live 4, wer sich für Bassmusik im weitesten Sinne interessiert und die Abläufe der letzten 12, 15 Monate gerne auf einer Doppel-CD mal nachhören möchte, der kann das wirklich gut und kompetent tun hier auf dieser Soul Jazz Records Compilation, die Singles von Soul Jazz der vergangenen 15 Monate zusammenfasst. Darunter eben auch dieser überragende Titel von Ramadan Man alias Dave Kennedy Dayrider. Davor haben wir Chrome Star gehört, 14 sehr harmonische, eingängige Hochkaräter von seinem Album My Sound, die ihn freilich nicht hindern. Na? Oh, hier haben wir einen kleinen Fehler. Dann muss ich was anderes machen. Ich sehe gerade, auf dem Plattenspieler tut sich überhaupt nichts hier. Keine Ahnung, woran das liegt. Ich wollte sagen, die ihn nicht hindern, den guten Chrome Star, den wir eben mit seiner CD gehört haben, fröhlich weiter zu produzieren. Ich hatte nämlich eigentlich jetzt vorbereitet ein Vinyl von ihm, das abseits des Albums soeben erschienen ist. Aber das will es hier nicht tun, und wenn es das hier auch nicht macht, und das tut es nicht, dann müssen wir gleich mal eben checken, woran das liegen könnte. Hier kommt's langsam. Alles klar, ich habe die Fehlerquelle direkt entdeckt. Dann hören wir Chrome Star mit diesem Titel, der soeben herausgekommen ist, Cool Off, noch bis zu den Infos, und dann geht's weiter. Mit Christine Langner um 23 Uhr. Tausende demonstrieren in Thailand. Leverkusen enttäuscht über Unentschieden und das Wetter mit Sonne bis 23 Grad. In Thailand hat es in der Hauptstadt Bangkok heute erneut Proteste von Regierungsgegnern gegeben. Mehr als 30.000 Menschen haben sich nicht an das Demonstrationsverbot der Regierung gehalten. Die hatte zuvor den Ausnahmezustand über Bangkok verhängt. Die Demonstranten fordern den Rücktritt von Ministerpräsident Abhisit. Sie haben heute seinen Amtssitz gestürmt. Die thailändische Regierung hat angekündigt, hart gegen die Proteste vorzugehen. Die Armee war mit Panzern bis ins Stadtzentrum vorgerückt, um die Demonstranten abzuschrecken. Der vor der Küste Somalias verschleppte US-Kapitän ist wieder frei. Die US-Marine konnte den 53-Jährigen aus der Hand der Piraten retten. Dabei wurden 3 Piraten getötet, einer wurde festgenommen. Der Kapitän soll sich jetzt unverletzt auf einem amerikanischen Kriegsschiff befinden. Er war am Mittwoch vor der Küste Somalias von Piraten entführt worden. Die Verhandlungen über eine Freilassung des Kapitäns waren am Abend gescheitert. In vielen Städten in Deutschland sind heute die Ostermärsche fortgesetzt worden. In Nordrhein-Westfalen haben mehrere hundert Menschen für den Frieden demonstriert, unter anderem in Köln, Bochum und Essen. Die Demonstranten forderten unter anderem eine Welt ohne Atomwaffen. Der größte Protest fand in Neubrandenburg statt und richtete sich gegen den geplanten Übungsplatz der Bundeswehr zum Bombenabwurf. Aus Wittstock, Tina Malu-Kramhöller. Mehr als 10.000 Menschen haben an der Protestwanderung im nordbrandenburgischen Fretzdorf teilgenommen. Die einheitliche Forderung der Demonstranten: eine klare politische Entscheidung gegen den geplanten Bombenabwurfplatz in der Köritz-Ruppiner Heide. Seit nunmehr 17 Jahren besteht der Konflikt zwischen Anliegern und der Bundeswehr. Den rund 14.000 Hektar großen ehemaligen Truppenübungsplatz will die Bundeswehr für 1.700 Tieflugeinsätze pro Jahr nutzen. 27 Gerichtsverfahren hat sie bisher gegen die Anlieger des Areals verloren. In der ersten Fußball-Bundesliga bleibt Bayer Leverkusen im Ausweichstadion ohne Sieg. Leverkusen und Werder Bremen trennten sich in der Düsseldorfer LTU-Arena 1:1. Bayer Leverkusen-Spieler Stefan Kießling war enttäuscht. Wir sind nicht zufrieden mit dem Punkt. Wir haben uns vorgenommen, hier 3 Punkte mitzunehmen. Das ist uns nicht gelungen. Und das einzige Positive ist, dass wir die Bremer auf Abstand gehalten haben. Und jetzt müssen wir einfach schauen, dass wir im nächsten Spiel die 3 Punkte wiederholen. Stuttgart hingegen konnte 3 Punkte gegen den Hamburger SV holen. Der VfB gewann durch ein Tor von Mario Gomez in der Nachspielzeit mit 1:0. In der zweiten Fußball-Bundesliga endeten die NRW-Partien wie folgt. Alemannia Aachen gewinnt bei Rot-Weiß-Aalen 2:0 und Duisburg spielt bei St. Pauli 2:2. 1 live. Sektorwetter. Die Nacht wird meist gering bewölkt. Die Temperaturen gehen auf 12 bis 8 Grad zurück. Morgen scheint dann wieder oft die Sonne. In Bad Salzuflen werden es bis 20 Grad. Frechen kommt auf 22 und Bochum schafft 23. Sonnig und überwiegend trocken wird auch der Dienstag bei 23 Grad. Stauschau. Keine Staus. Eins live. Vier. Okay, bevor ich mich hier einer ganzen Handvoll von straighteren Tracks zuwende, möchte ich doch ein paar Minuten verwenden auf vielleicht eher experimentelle Angelegenheiten. Mir fiel in den letzten Wochen das Album eines kanadischen Trios auf. Die nennen sich Torn Get und ihr Album trägt den Titel Le Petit Nicole, also die kleine Nicole. Das sind 3 Leute mit großartigen, teilweise hoch aufgeschichteten Instrumentaltracks, die manchmal so ein bisschen die Luft anhalten, durchaus ambient daherkommen, sehr wohl aber auch schneidend explodieren können und aufbegehrende Züge haben. In dieser Vielfältigkeit hat mich das phasenweise hier und da so rein assoziativ an das Trio Medeski, Martin & Wood so ein bisschen erinnert. Aber ich will hier nicht zu viele Korrespondenzen spinnen. Wir hören Torn Get mit einem Titel aus diesem Le Petit Nicole Album Going What's What. Und danach kommt eine, wie ich finde, sehr interessante Dub-kosmisch orientierte Band aus Portugal. Die heißt Gala Drop. Das kündige ich schon mal an. Thank you. sind hier bei 1 Live 4. Dieser Produzent hier heißt Solimano, kommt aus Argentinien und veröffentlicht jetzt seine Loca Tarola EP, die im Wesentlichen eigentlich auf zwei Tracks basiert, nämlich De Rosa, ein Titel, den wir hier hören, und Loca Tarola, diese beiden Tracks, aber mit diversen, ausnahmslos wirklich richtig guten Remixen. Ich habe mal einen sehr perkussionsintensiven Remix genommen von De Rosa von Jorge Savoretti angestellt. Aber wie gesagt, Hauptstichwort hier wäre Solimano und seine Loca Tarola EP. Davor haben wir, ich hatte das in wenigen Worten angekündigt, eine dreiköpfige Formation aus Lissabon gehört, die ganz anders funktioniert als Buraka Som Sistema, die ja sehr partyintensiv sind, die zuletzt auch aus Lissabon kommend mit ihrem Album für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt haben. Bei Galadrop wirken die Tracks extrem verspielt, experimentell. Nach meinem Höreindruck allerdings dominieren hier nicht effektvolle Zufälligkeiten, sondern schon rote Fäden in den Tracks, die sich, ich habe es versucht, etwas unbeholfen, als kosmischen Dub, die sich durch so etwas ziehen, mit Reminiszenzen ganz sicherlich auch an Sachen wie Krautrock oder Afrobeat, Afro-Percussion. Da kommt sehr, sehr vieles zusammen, viele Synthesizer. Aus meiner Sicht ein ganz vorzügliches Album, Galadrop selbst betitelt. Caring without pretense, a picnic on the hillside, clothes of many colors, lying on the bedside. Tokens of a lifetime, memories I wanted. Caring without pretense, a picnic on the hillside, clothes of many colors, lying on the bedside. Tokens of a lifetime, memories I wanted. bedside, tokens of lifetime, memories I wanted. Hier im Hintergrund der Titel One Day ist gewissermaßen der Vorbote des neuen Albums von dem New Yorker DFA Label Act The Huan McLean. Hinter The Huan McLean steckt Live, eine Vier-Mann-Band im Studio. Hauptverantwortlich ist aber John McLean, der ehemals, das ist nun schon eine ganze Reihe von Jahren her, Gitarrist war, einer schon so ein bisschen in Richtung Dance-Musik driftenden US-Rockband, Six Finger Satellite nämlich, die, ich müsste nachschauen, ich habe ein paar Alben von denen zu Hause, meiner Erinnerung nach auf dem legendären Sub-Pop-Label ihre Sachen veröffentlicht haben. Irgendwann mit einem Nachfolgeprojekt traf John McLean dann James Murphy, wandte sich dann aber der Musik ab und traf James Murphy im Grunde erst in New York wieder, als der seinen DFA-Laden schon aufgemacht hatte. Und John McLean fing an, die Gitarre gegen Synthesizer und tanzbare Musik gewissermaßen einzutauschen. Jetzt erscheint das neue Album The Future Will Come. Daraus gibt's vorab diesen Track hier, One Day, im Remix von Mark Romboy. We'll be right back. 1 Live 4, schöne prominente Bassline hier in diesem Track von den beiden Briten Audiofly X, die jetzt auf Get Physical dieses Vinyl hier veröffentlichen, Mar del Plata. Das Bierbeben ist eine, na sagen wir einfach mal, Berlin-Hamburger vierköpfige Band, die sich vor einigen Jahren nach meiner Erinnerung eher als Projekt entwickelt und gegründet hat, denn die meisten der Musiker waren und sind mit anderen Projekten noch beschäftigt. Prominentester vielleicht Jan Müller als Bassmann von Tokotronic, andere Musiker spielen bei Gruppen wie Herrenmagazin oder auch Schrottgrenze. Was das Bierbeben von anderen deutschen Bands vielleicht wohltuend unterscheidet, ist dieser elfenhaft harmlos wirkende Gesang von Julia Milton, so heißt die Sängerin, der gleichwohl, Achtung, politische Inhalte transportiert, das aber anders tut, als das hier in diesem Land vor 35 Jahren der Fall war. Hier wird nicht mit dem Zeigefinger gewunken, hier wird nicht messianisch auf den Hörer eingewirkt, sondern hier werden Kürzel verabreicht, kurze Slogans, die aber sehr zynisch, sehr bitter sein können. Das neue Album von Das Bierbeben heißt auch so, Das Bierbeben, und gleich der erste Song kommt wie eine düstere Vorahnung bezüglich der Dinge, die auf uns alle einströmen mögen, wie ein Menetekel gewissermaßen. Dunkle Tage heißt dieser Song. Dann kommen aber auch wirklich Tracks, die Appell sind, die appellieren, werde ich doch zum Beispiel. Und es wird, was ich sehr interessant finde, was viel zu selten geschieht, auf hochinteressante und gute Art und Weise zurückgegriffen auf ein altes Lied des linken Liedermachers Franz Josef Degenhardt, Hochzeit, wie das bei Das Bierbeben klingt, hören wir hier. Nächstens oder Mittwoch, morgen oder gleich, hocken wieder schwarze Vögel auf dem Deich. Jemand steht auf einem Eimer mit der Hand, droht der Unsch des Wolken übers Land. Beweg dich nicht, wo ist dein Mund? Schließ noch nicht die Augen. Die Milch. Ich glaube, das ist das dritte Album von Das Bierbeben, selbst betitelt. In der Vergangenheit hatte die Band teilweise richtig schwere, wuchtige Elektrorocker auf ihren Alben. Der Aspekt der Clubmusik bleibt diesmal nicht völlig, aber weitgehend außen vor. Dafür sind die Remixe da, von denen ich jetzt gerne noch diesen großartigen von der Französin Chloé spiele. Aber darauf hingewiesen sei noch, dass die Tracks schon sehr gut gebaut sind, teilweise so ein bisschen in Wave-Rock-Richtung gehen, Street-Aspekte haben. Es gibt ein Stück zum Beispiel mit Live-Atmosphäre, Zwischenrufe. Das Ganze also sehr roh und rau teilweise geraten, aber auch so hübsche Elektro-Stücke, wie hier gerade gehört, diese Version eines alten Degenhardt-Songs, die so leicht krautigen Beigeschmack sogar haben. Das Bierbeben, neues Album, Hochzeit daraus gehört. Hier kommt Frei wie ein Vogel. Original findet sich auf dem Album. Hier ist der Remix von Chloé. Thank you. Bei meinem Bemühen hier um österliche musikalische Harmonie bin ich unter anderem auf zwei Tracks gestoßen. Einmal von dem, glaube ich, aus Deutschland kommenden Produzenten D-Play. Browse heißt der, mit dem ich jetzt beginnen werde. Ein Track, der fast in seinen Synthesizer-Fluten zu ertrinken droht. Und dann eine sehr interessante Aufnahme von einem 28-jährigen Mann aus London. John Hopkins, der bisher offensichtlich nur Eingeweihten, wie zum Beispiel Brian Eno oder auch Herbie Hancock geläufig war, von denen, wie es heißt, ihn ausgesprochen schätzen. Dieser John Hopkins hat auch als Co-Produzent bereits für Coldplay gearbeitet und ihre Tournee 2008-2009 zumindest teilweise als Support Act begleitet. Jetzt tritt er gewissermaßen selber nach vorne mit einem bildhübschen Track, der von diversen Leuten remixed wird und von Ewan Person dabei nicht zuletzt auf eine Länge von über 12 Minuten gestreckt wird. Ein gleißendes, wunderschönes Erlebnis wird das gleich mit John Hopkins. Zunächst D-Play mit Browse. As the last record plays, as the last record fades, at the end of the night. And it used to feel like home, but now I'm on my own. As they turn on the lights, love don't dance here anymore. No more magic on the floor. Found a new place to go. Love don't dance here anymore. Songs anymore. Needle in the groove. I used to love to watch you move. I know you like to watch me too. Love don't dance here anymore. No more magic on the floor. Found a new place to go. Thank you. Wir sind hier bei 1Live4, wenige Sekunden übrigens vor Ende des Tracks, den ich hier gerade noch spiele. Er stammt aus dem neuen Album des Kanadiers Tiger, das erscheint Ende der Woche, heißt Ciao. Diesen pathetischen Schluss wollte ich dann doch nicht hier zuquatschen. Tiger hat in den vergangenen Jahren, wenn es um Tracks für den Club ging, so manches Ass im Ärmel gehabt. Auf seinen Alben, ich kenne zwei, also Ciao jetzt eingeschlossen, ist er zumeist einen anderen Weg gegangen und hat den überwiegenden Teil seiner Tracks zu, sagen wir mal, Popsong artiger Länge von 3,5-4 Minuten verdichtet. Das tut er auch auf diesem Album, das erstaunlich abwechslungsreich geraten ist. Disco, Glam, Elektro, Techno, Bass, Brett und regelrechte Popsongs, das sind so die Elemente, die sich hier fröhlich die Hand geben. Was er einmal mehr versäumt, ist die Tatsache, dass er auf Albumlänge es aus meiner Sicht so ein bisschen versäumt zu berühren, Emotionen zu schüren. Die Songs sind in ihrer Summe nett, sicherlich radiogen, gutes Radiofutter, aber nichts, was mich zwingend auch in 3, 4, 5 Jahren noch an Tiger denken lässt, der ja im Übrigen kein Musiker ist, sondern sich in Kommunikation, in verbalem Austausch mit seinen zahlreichen Freunden, die musikalisch zur Hilfe stehen, austauschen muss nach dem Motto, hör mal, ich habe die Idee, lass das so klingen, Soulwax, Jesper Dahlbeck, da sind viele, viele Leute an Bord, die seine Ideen, die er geäußert hat, versucht haben, musikalisch in die Tat umzusetzen. Natürlich mag er diesen Disco-Glam, aber von seiner Stimme her ist er einfach kein Mark Almond, deshalb bin ich mir nicht sicher, ob ich dieses Album am Ende des Tages wirklich gut finden soll. Berührend gleichwohl der Track aus meiner Sicht, den ich hier gerade gespielt habe, es ist bezeichnenderweise der Schlusstitel des Albums Love Don't Dance Here Anymore. Da beschreibt Tiger im Intro zu melancholischen Klavierakkorden, wie die letzte Platte im Club läuft, wie das Licht angeht, wie die Nacht sich ihrem Ende zuneigt und er stellt fest, die Liebe tanzt jetzt nicht mehr auf dem Floor. Also eine Seifenblase, eine wunderschöne, illusionsträchtige Welt zerplatzt in dem Moment, wo das sogenannte Putzlicht angeht, dass ich auch schon häufig diese Momente erleben durfte bzw. musste und da bin ich wahrscheinlich nicht der Einzige. Tiger, ciao. Bei meinem Bestreben, Ladies and Gentlemen, um österliche Harmonie konnte ich um den Track, den ich jetzt spielen möchte, nicht herumkommen. Was ist das für ein Mann, der so merkwürdige Akkorde konstruiert, bei denen man das Gefühl hat, er greift mit 10 und nochmal 10 Fingern, wie immer das geht, in die Tasten und produziert da Akkorde, die voll sind von Reibung, von Widersprüchlichkeit, die Leute, die Angst haben, in den Aufzug zu gehen, um ganz nach oben in den 30. Stock zu fahren, mit Sicherheit auch an ihren klaustrophobischen Platzängsten greifen werden. Dazu merkwürdig unruhige Perkussion, Linien, sehr synkopisch das Ganze gegen den Takt gesetzt und der auflösende Wumm, den man von Dubstep-Platten kennt, wahlweise auf der 1 oder 3 oder auch 2 und 4, der fehlt hier. Stattdessen klappern und klatschen die Beats an Stellen, wo man sie nicht unbedingt erwartet, in den Track hinein. Es sind beklemmende Tracks, die Code 9 seit jeher macht und er krönt die Reihe seiner bisherigen recht zahlreichen Titel jetzt mit einem neuen Werk, das schon vom Titel her so etwas wie Widersprüche symbolisieren kann oder mag, denn die Sonne ist ja nun alles Mögliche, aber schwarz im eigentlichen Sinne ist sie ja, zumindest nach meiner Empfindung, nicht. Black Sun, hier kommt Code 9.

1 Live 4. Den Mann, den wir hier gehört haben, habe ich heute namentlich schon erwähnt in seiner Rolle als DJ und Veranstalter der Version Partys. Jetzt wollte ich ihn ganz gerne doch nochmal musikalisch ins Spiel bringen. Die Rede ist von dem Düsseldorfer Orson, den wir hier mit einem Titel namens Why gehört haben, den ich wirklich überragend finde. Für mich ist das ein absoluter erste Liga-Track und besagter Orson, ich sag's gerne nochmal, spielt bzw. legt auf am 24. April in Düsseldorf im Salon des Amateurs mit Shackleton aus England. Davor, vor Orson, habe ich LB ins Spiel gebracht, dessen frühe Werke jetzt als The Roots of LB sowohl auf Vinyl wie auch auf CD dort wesentlich umfangreicher erschienen sind. LB mit dem älteren, aber nichtsdestoweniger zeitlosen und immer noch gut zu hörenden Titel Express. Und davor haben wir Code 9 gehört, eine, ja, ich glaube wirklich sehr klaustrophobische Angelegenheit mit Black Sun. Ich entsinne mich einer Indie-Band aus dem Ruhrgebiet mit Namen R6, die ich Zeit ihrer Existenz, ihres Lebens immer sehr mochte, mit ihrem formelhaften Rock, den sie spielten, mal sehr intensiv, wuchtig, mal sehr zurückgenommen, Math-Rock könnte man auch sagen. Einflüsse waren sicherlich in Richtung Shellac, Steve Albini auszumachen. Und es gab einen musikalischen Gast bei dieser Indie-Band, der aus Berlin kam, nicht immer kam, wenn die Band spielte. Man fragte dann schon mal, kommt der Orgelmann heute? Denn als solcher war er bekannt, der Orgelmann. In Wahrheit hieß und heißt er Guido Möbius, spielt in Berlin dort in der etwas nerdhafter orientierten Elektronikszene eine sehr wesentliche Rolle. Er hat eine Plattenfirma, einen Verlag. Er hat viel zu tun mit dem Club Transmediale, der großen Elektronikveranstaltung zu Beginn eines jeden Jahres, wo er auch schon mal als Pressesprecher fungierte, hat viele Beziehungen auch zu der Mouse on Mars Crew und veröffentlicht natürlich auch von Zeit zu Zeit immer mal ein eigenes Album. Man könnte diesem Guido Möbius unterstellen, dass es völlig ausreichen würde, ihm einen Kamm in die Hand zu drücken, und mit eben diesem Kamm könnte er ein durchaus abwechslungsreiches, spannendes 40-Minuten-Album hinkriegen. Seine Tracks sind oft ein Gebratzel, kennen keine Stilgrenzen, stolpern und holpern vor sich her, sind ein Mix aus technoiden Sequenzen, dann aber auch wieder echte Mülltonnen, Schrott, Schlagzeug-Sounds, die er kunstvoll ineinander montiert. Oft sind das keine voll ausformulierten Sätze, sondern nur so halbe Gesten, so Finden, die er da komponiert. Jetzt kommt bald das neue Album von Guido, das heißt Gebirge. Und mit diesem Album bestreitet er einige Shows, auch im europäischen Ausland. Am kommenden Donnerstag, das ist der 16. April, ist er mit seinem Gebirge-Album in Köln, in diesem charmanten Club Tsunami, zusammen mit der Amerikanerin Kevin Blechtem zu hören, die jetzt ebenfalls ihr neues Album Gentlemania vorlegt. Ich hatte mir gedacht, wir haben noch 4 Minuten, die verbringen wir gemeinsam mit Kevin Blechtem und mit Guido Möbius, mit Guido geht's los, I Am Williams Kamera aus seinem Gebirge-Album und dann ein paar Takte zumindest noch von Kevin Blechtem. Mein Name ist Klaus Vier. Vielen Dank fürs Zuhören. Alles Liebe, alles Gute, einen schönen Ostermontag noch, eine angenehme Woche, und ich freue mich, wenn wir uns vielleicht am kommenden Sonntag hier wieder hören. Ciao, ciao. Letzte Bonus-Wortmeldung meinerseits, das mit Kevin Blechtem, das hat keinen Sinn, das würde alles zerstückeln, das machen wir nächsten Sonntag. Bleiben wir bei Guido Möbius.